Die Menschen müssen vom falschen zum wahren Bewusstsein finden, von ihrem unmittelbaren zu ihrem wirklichen Interesse. So hieß es in dem Buch »Der eindimensionale Mensch« des Philosophen Herbert Marcuse, einer der Bibeln der Studentenbewegung, das 1967 in Deutschland erschien. In der Materialisierung und Kommerzialisierung allen Lebens sah Marcuse die Wahrheit von Kunst und Kultur verschwinden. Der Gegenentwurf hieß Authentizität, bis hin zur Provokation. Aber nicht nur in der Kunst. Authentizität hieß auch das Heilmittel gegen Entfremdung, die Marcuse zufolge, und hier bezog er sich auf die damals vielgelesenen frühen Schriften von Karl Marx, das psychologische Grundmerkmal des Menschen im Kapitalismus ist. Er ist entfremdet von den eigenen Bedürfnissen. Es war keine leichte Aufgabe, die die Rebellen da vor sich hatten, von ihrem unmittelbaren zu ihrem wirklichen Interesse zu finden, ihre wirklichen Bedürfnisse zu erkennen, hätte man nur gewusst, wie man das anstellt. Die Frage war nicht neu. Schon im Kontext der ersten Jugendrebellion Anfang des 20. Jahrhunderts, der Wandervogelbewegung, hatte es ein Auflehnen gegen Entfremdung gegeben, die man damals als Entfremdung von der Natur verstand. So wollten Tänzer im freien Ausdruckstanz ihr authentisches Inneres auf der Bühne darstellen, indem sie das ausdrückten, was im Moment in ihnen vorging. Auch nach 68 glaubten manche, Authentizität über den Körper zu finden. Eine neuere Richtung der Tanztherapie nannte sich folgerichtig authentische Bewegung. In der Bewegung konnte man sich selbst beobachten. Ist das, was ich gerade tue, jenes, was mein Körper wirklich will? Wie ich es fühle, wurde zum absolut gesetzten Maßstab. Und aus dem Wunsch, zu sich selbst zu kommen, konnte ein Zwang werden, sich zu beobachten, ob man schon authentisch geworden war. Die Psychologisierung des Lebens durch die Post-68er brachte einen bestimmten Begriff von Authentizität hervor. Die Authentizität der Unmittelbarkeit. Diese setzte den Moment, das Hier und Jetzt, vor eine Identität, die in Vergangenheit wurzelt und sich in Zukunft bewähren kann. Das authentische Ich war nicht das, was jemand als sein Ich im Laufe des Lebens entwirft, sondern das, was man unmittelbar jetzt fühlt. Als authentisch galt, wer dieses momentane Gefühl möglichst ungefiltert zum Ausdruck brachte. Das übte man in Encountergruppen ein, sei es bei Bhagwan in Pune oder in gesprächstherapeutischen Gruppen, die im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden. In Politik und Wirtschaft ist das in den letzten Jahrzehnten angekommen. Man muss nur an die hysterisch inszenierte Authentizität denken, die im Lachen einer Hillary Clinton während des US-amerikanischen Wahlkampfs zu sehen war. Auf einer Internetseite über Businesswissen lesen wir, Authentizität sei ein Erfolgsgenerator. Was die Kinder der APO nur für sich sein wollten, wird heute von Führungskräften verlangt. Echt sein, um andere überzeugen und mitreißen zu können. Der Gegenentwurf von einst wurde, sagen wir es im zeitgemäßen Denglisch, im Zuge der Modernisierung der New Economy zum Mainstream.